Kapital 11. Kapital 11. Carsten setzte sich auf seinen Schreibtischstuhl. Er konnte es nicht glauben. Es war fast 2 Jahre her, dass er das Buch und damit auch seine Fantasie mit Männern entdeckt hatte. Seit er das Buch gelesen hatte, wollte er den Schriftsteller kennenlernen. Wer hätte gedacht, dass dieser so nah bei ihm lebte? Oder besser, bei Caroline. Es machte ihn traurig, dass sie nicht mehr verheiratet waren, aber nachdem er mehr Gefallen an Männern als an Frauen fand, funktionierte es nicht mehr. Sie trafen sich zwar hier und da noch und hatten auch immer wieder mal Sex, aber eine Lebenspartnerschaft konnte keiner von beiden mehr mit dem anderen haben. Caroline wollte wieder mit anderen Männern was anfangen, und da er jetzt auch weniger Interesse an ihr hatte, verstand er das durchaus. Es lief damals, bevor er es wusste, schlechter als jetzt. Seit er merkte, dass er die Fantasie mit anderen Männern ausleben konnte und es seither auch immer wieder tat, fühlte er sich enorm erleichtert. Und Caroline? Er liebte sie nach wie vor, aber nicht mehr oder so. Er liebte sie nach wie vor, aber nicht mehr so wie vorher. Und er wusste es zwar nicht, dachte, sie empfand es aber genauso. Außerdem hatte er den Verdacht, dass Caroline auch immer wieder mal was mit ihrer besten Freundin Julia hatte. Die Vorstellung, dass sie beide miteinander was hatten und er sie mal überraschte und mitmachen konnte, fand er genauso geil wie das, was er auch sie jetzt machten und hatten. Er starrte wie gebend auf das Buch. Die Standuhr neben ihm lautete und er schreckte hoch. Es war 15 Uhr. Er verfluchte sich für die Zeitverschwendung. Er machte sich ans Telefonieren und legte seine Termine so um, dass er heute und morgen bis abends keine Termine mehr hatte. Es verging fast 1,5 Stunden, als Caroline anklopfte und eintrat. Tina und Johanna sind eben zurückgekommen. Wollen wir etwas früher essen oder wollen wir später Rainer zum Essen einladen? Wieder wurde er nervös. Der Tee von John hatte er kaum angerührt. Caroline starrte ihn streng an. Ich habe John extra gesagt, er soll dir einen Tee zur Beruhigung machen und du trinkst ihn nicht mal. Sr, sah sie an. Wie sollte er jetzt was trinken, wo er in nicht mal einer Stunde dem Mann begegnen sollte, der sein Leben entscheidend verändert hatte und ihm so geholfen hatte, leichter zu leben? Hat er dir schon geantwortet? Nein, noch nicht, aber vielleicht hat er auch viel zu tun. Schlagartig fühlte sich Carsten ernüchtert. Okay, ist das Essen schon fertig? Ja, entweder wir essen jetzt etwas oder wie gesagt, wir könnten auch später Nein, nein, mit. nein, nein, nein. Ich möchte jetzt eine Kleinigkeit essen. Schreib ihm nochmal, ich will ihn unbedingt heute sehen. Carsten und Caroline standen nebeneinander vor der Haustür von Rainer. Darauf stand ein Zettel, der auf eine zweite Tür um die Ecke verwies, die in den Keller führen sollte. Sie sahen sich an. Du sagtest doch, er meinte, wir könnten ihn besuchen. Sie nickte. Dann nahm sie seine Hand. Komm, da lang. Carsten ließ sich von ihr führen. Sie ging eine Treppe an der Hauswand hinunter. Da war ein Fenster und eine Tür. Man konnte nichts sehen, da der Vorhang zugezogen war. Caroline lächelte. An der Tür hing ein weiterer Zettel, auf dem stand: Ihr könnt eure Klamotten, Schuhe etc. in eines der Regale neben der Tür legen. Die Tür könnt ihr von innen verschließen. Auf einem zweiten Zettel darunter stand: Wen ihr ausgezogen seid. Badetücher liegen im nächsten Raum bereit. Duscht euch kurz ab und geht dann durch die Tür und gleich links wieder durch die Tür. Carsten spürte, wie er erregt wurde. Warum sollten sie sich ausziehen? Andererseits gefiel ihm das auch irgendwie. Allerdings hatte Rainer Hohl nicht mit einem Mann gerechnet. Ich warte dort auf euch, stand auf einem kleinen Klebezettel daneben. Carsten sah sie überrascht an. Was glaubst du, hat er vor? Sie lächelte nur. Sie öffneten die Tür. Da war ein kleiner Vorraum, gerade mal so groß, dass 3 oder vielleicht 4 Menschen zusammen hineingepasst hätten. Eine kleine Holzbank und Regale für etwa 8 Personen stand an den Wänden. Nur in einem lagen Hose, Shirt und eine kleine Kassette, die abgeschlossen war. Wohl Wertgegenstände. All das erinnerte mehr an ein Freibad oder Sauna als an ein privates Haus. Sie schlossen die Tür. Das Licht war recht dunkel. Als sie die Tür geschlossen hatten, hörten sie etwas wie Wasser rauschen. Carsten verlor keine Zeit. Er zog Schuhe und Hose aus und wollte nicht mal auf Caroline warten, die gerade erst die Schuhe und den Rock abstreifte. Sie hielt ihn fest und sagte: Warte, so lange hast du jetzt auch noch Zeit. Außerdem hat er offenbar ja einen Plan. Er webte ungeduldig mit dem Fuß und sie ließ sich absichtlich viel Zeit. Er wusste natürlich, dass sie das absichtlich machte und versetzte ihr einen Schlag auf den Po. »Los jetzt, beeil dich mal!« Grinsend schüttelte sie den Kopf. Ausgezogen gingen sie in den nächsten Raum. Ein großes Badezimmer mit zwei Duschhähne, die benerdig begehbar waren. Um die Ecke des Vorraums, aus dem sie gerade kamen, war eine kleine Nische mit dem Fenster, das ihnen schon aufgefallen war, und einer Badewanne. Daneben mehrere Waschbecken mit kleinen Hockern davor. Erinnert mich irgendwie an die Badehäuser auf meiner Japanreise. Er hatte das Bad bei sich ja auch ähnlich eingerichtet. Sie lächelte und deutete auf die Dusche, die offenbar gerade erst benutzt wurde. Der Boden war noch nass und glitschig, und ein paar Spuren führten durch eine Tür, die genau ihnen gegenüber war. Carsten wollte los, aber Caroline schlug nun ihrerseits auf seinen Hintern. Du bist ein Schwein. Was? Warum? Draußen stand, wir sollen uns vorher duschen. Ich gebe dir einen Tipp. Dusche kalt. Sie sahen zur Dusche, über einen der beiden Hähne stand. Achtung, kalt! Ich würde schätzen, wir sollten den nehmen, da das anscheinend die gleiche Dusche ist, die er benutzt hat. Es hat sicher einen Grund. Carsten ging auf die Dusche zu, schaltet sie ein und er schaudert, das Wasser war wirklich eiskalt. Caroline beobachtete ihn und als er sich zu ihr umdrehte und ihr Blick an ihm herunterglitt, grinste sie breit. Kalt, was? Er folgte dem Blick und bemerkte, dass sich sein Glied durch die Kälte zusammenzog. Als er nass und sauber war, wollte er eiter, aber wartete, dieses Mal auf Caroline. Sie hielt es nicht so lange aus wie er und nass und frierend gingen sie in den nächsten Raum. Allerdings war ein Gang, der kalt und wie das Bad gefliest war. Gleich links war eine Tür. Als er sie öffnete, war dahinter eine Holzwand mit einer Glastür. Sie traten ein. Der Raum war sehr klein. Links und rechts waren an den Wänden eine etwa 1 Meter breite Holzbank, auf einer lag ein Badetuch und darunter standen Badeschlappen. Plötzlich dämmerte ihm, was hier los war. Hinter der Glastür, durch die man nicht durchsehen konnte, musste Rainer sitzen. Er hatte eine eigene Sauna im Keller. Caroline wollte ihm ein Badetuch reichen, aber Carsten starrte es nur kurz an, dann nahm er kurz entschlossen das Badetuch, das da lag, es war leicht feucht. Er überlegte, ob er es sich um die Hüften binden solle, aber er beschloss, dass es entschlossener und mutiger aussehen würde, wenn er ohne Bekleidung nur mit dem Badetuch in der Hand eintrat. Er ging als erster in den Raum. Er war größer, als er erwartet hatte. So wie die Tür offen war, stieg ihm Hitze entgegen und Carsten spürte, wie er wieder größer wurde. Das kalte Wasser verlor zum Glück seine Wirkung. Es war recht dunkel und so wie der Raum betreten hatte, begann er auch schon zu schwitzen. Eine dicke weiße Dampfwolke kam ihm entgegen und er schaute in die Richtung, aus der sie kam. Hinter ihm drückte ihn Caroline in den Raum. Eine Stimme aus dem Schatten sagte, »Macht bitte die Tür zu, ich möchte nicht, dass der Raum unnötig auskühlt.« Erschrocken ging Carsten ein paar Schritte weiter und Caroline schloss die Tür. »Ihr dürft euch ruhig setzen, kostet auch nicht mehr.« Ein Glucksen war zu hören, wie wen er über seinen Witz kichert. Als die Tür geschlossen war und sich der Nebel etwas lichtete, erkannte Carsten einen Umriss einer breitbeinig dasitzenden Gestalt. Caroline ging an ihm vorbei, beugte sich vor und verschwand kurz auch im Schatten. »Oh, damit hatte ich nicht gerechnet, aber du darfst dich natürlich gerne zu uns setzen, wen du willst.« Caroline schien ihm nicht gesagt zu haben, dass er mitkommt. Er machte ein paar Schritte auf ihn zu, bekam dann aber doch Muffensausen und setzte sich stattdessen in der zweiten Reihe an die Seite. Er beobachtete die beiden, die miteinander redeten, und Caroline spielte an seinem Glied rum. Langsam erkannte er mehr, seine Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit, und er beobachtete die beiden genau. Er spürte, wie er selbst hart wurde, als Caroline Rainer zu wichsen begann. Er legte eine Hand um sein Glied und spielte ein wenig damit. Rainer drehte den Kopf in seine Richtung. Sofort nahm er die Hand von sich. Rainer fragte Caroline etwas, das er nicht verstand. Dann stand er auf und kam auf ihn zu. Caroline legte sich grinsend hin und genoss die Hitze. Rainer setzte sich so dicht an Carsten heran, dass ihre Beine sich streiften. »Du bist aber schön groß.« Er beugte sich zu ihm rüber und umfasste mit der Hand dessen Glied. »Wow, du bist echt groß und hart. Damit kann ich leider nicht mithalten. Also, die Härte schon, aber die Größe leider nicht.« Carsten sah ihn an. Du kannst mich ruhig mal anfassen. Carsten zögerte, dann nahm Rainer seine Hand, legte sie um sein Glied. Ein paar Minuten wichsten sie sich ein wenig. Nach einer Weile ließ er ihn los, stand auf, legte ein Bein hinter Carsten auf die Sitzfläche und setzte sich so dicht an ihn heran, dass Carsten Rainers Hoden und Schwanz an seinem Oberschenkel spürte. Als Rainer wieder nach seinem Glied griff, zuckte dieses und Rainer schien zu grunzen. »Na, da haben wir über jemand sehr ungestüm, was?« Damit zuckte Carstens Schwanz erneut in dem festen Griff. Er war nun vollkommen hart und aufgerichtet. »Also im direkten Schwanzvergleich schneite ich auf allenfalls nicht so gut mit dir als Gegner ab. Willst du nicht nochmal testen?« Carsten konnte es nicht glauben. Zögern griff er erneut nach dem Penis. Die Position war für ihn besser als für Rainer. Den Carsten brauchte nur die rechte Hand heben und konnte ihn direkt umfassen. Rainer dagegen musste sich vorbeugen und hielt sich dabei mit einem Arm an Carsten fest. Als er aber die Hand und den Arm über seinen Rücken streichen spürte, wurde ihm klar, dass das kein Festhalten war. Er spürte, wie seine Erregung wuchs. Als er ihn umschloss, ließ Rainer ein williges Geruch los, was Carsten erneut zucken ließ. Er fand es einfach geil, den Schwanz des Mannes zu wichsen, der ihm erst zeigte, wie geil es sein konnte, sich nicht von irgendwelchen Regeln in Sachen Sex bremsen zu lassen. Das schien Rainer zunehmend Spaß zu machen. Carsten spürte, wie er ihn zu bewegen begann. Er spürte, wie seine Eichel unter der Vorhaut hervorkam und weil der Raum so heiß war, war es ein besonders geiles Gefühl. Als Rainer ihn ganz zurückgezogen hatte, stöhnte er auf. »Ja, du bist echt groß.« Carsten seinerseits zog nun den Schwanz des Andirren zurück. Rainer streichelte mit dem Daumen über die untere Seite der Eichel. Dort, wo das Empfinden so stark war, dass Carsten nicht anders konnte, als erneut zu stöhnen und sein Glied sich anspannte. Rainer stand auf, kniete sich vor ihm auf die Sitzbank, unter ihm öffnete die Beine von Carsten, der erst zögerte, dann es aber zuließ. Rainer ritschte dicht an ihn heran, umfasste Carstens Glied und begann, es auf und ab zu bewegen. Carsten stöhnte leise, wurde aber schnell lauter und konnte es auch nicht lange zurückhalten. Die Hitze im Raum tat ihr Übriges. Als Rainer spürte, dass Carsten nahe dran war, beugte er sich vor, zog seine Vorhaut zurück, leckte sich über die Lippen und legte sie auf die Spitze seiner Eichel. Er drückte langsam sein Gesicht auf ihn und Carsten spürte, wie sein Glied langsam in den festsaugenden Bult gleitete. Er stöhnte und hatte das Gefühl zu explodieren. Die Eichel war nicht ganz in Rainers Mund verschwunden, da spürte er sie, die seine Rainers Zunge gegen exakt sie Spitze seiner Eichel stieß. Dabei gleitete er unaufhaltsam, aber extrem langsam weiter in den Mund, fast wie in Zeitlupe. Spürte er, wie die Zunge von der Spitze der Eichel über die Unterseite glitt und dabei bewegte sie sich leicht von links nach rechts. Carsten stöhnte und konnte nicht mehr. Er lehnte seinen Körper zurück, willte mich aller Kraft tiefer in den Mund eindringen, um endlich seine Erlösung zu finden. Wieder bewegte sich die Zunge über seine Eichel. Dann passieren viele Dinge gleichzeitig. Auf einen Schlag zog Rainer den Rest der Vorhaut zurück, sodass die Eichel nun vollkommen frei war und im selben Moment ließ er die Eichel so weit in seinem Mund, dass er mit den Lippen genau unter dem Rand der Eichel war. Und genau in diesem Moment spritzte Carsten ab. Es war die reinste Erlösung und er spürte, wie seine Anspannung und Erleichterung fast in fröhliche Systerie umschlug. Noch niemals hatte er auf diese Weise einen Orgasmus. Sicher, ob beim Wichsen oder Blasen, hatte er sowohl mit Frauen als auch Männern und auch selbst bei anderen Männern die Erfahrung gemacht. Aber er war so geschockt und wusste so exakt, was er wahn machen musste, dass Carsten das Gefühl hatte, er hätte gerade seine gesamten Eier nur für diesen Mann geleert. Und das bei nur einem Orgasmus. Rainer lehnt sich zurück, noch etwas Weißes an den Lippen und leckt Ski grinsend darüber. Du hast einen ordentlichen Strahl, finde ich geil. Er stand auf und wollte sich zu Caroline setzen. Da dachte Carsten aber, dass es irgendwie unfair sei und hielt ihn am Arm fest. Er zog ihn zu sich zurück und sah ihn an. Sein Glied war genau in der richtigen Hähe. Er sah auf zu Rainer, der wissend grinste. Carsten legte eine Hand auf Rainers Hintern. Carsten legte eine Hand auf Rainers Hintern, zog ihn so näher zu sich und öffnete den Mund. Mit einer Hand zog er die Vorhaut ein Stück zurück und sah, dass seine Eichel so nass war, dass sie im wahrsten Sinne tropfnass war. Er öffnete den Mund und fing einen Tropfen mit der Zunge, bevor er sie Lippen befeuchtete und um die Eichel schloss. Rainer stöhnte, als er spürte, wie Carsten zu saugen begann. Caroline beobachtete sie erregt, während sie eine Hand zwischen ihren Beinen und eine auf ihren Brüsten bewegte. Carsten streichelte mit der Zunge über seine Eichel, genau wie es zuvor Rainer bei ihm gemacht hatte, und dabei wichste er ihn. Mit der Hand auf dem Puh massierte ein wenig die Puh-Backen und ließ die Hand dann etwas tiefer zu den der Stelle gleiten, wo das Bein in den Arsch überging. Da ließ er die Hand weiter auf die Innenseite der Schenkel gleiten und fuhr dann nach oben.